Ich frage noch einmal, was wäre im wirklichen Leben wohl geschehen, wenn Anhänger eines hingerichteten Verbrechers nur einige Monate nach der Katastrophe mit solchen Reden vor das Volk hingetreten wären? Das Synedrium hätte keine 24 Stunden geduldig zugewartet, sondern die Aufrührer alsbald festsetzen lassen, sie einem peinlichen Verhör unterzogen und schleunigst abgeurteilt. Weizsäcker hat ganz recht, eine solche Bewegung wäre im Leben bald, sehr bald unterdrückt worden. Einen stattlichen Kranz von Anklagen würde der Hohe Rat diesen Agitatoren präsentiert haben. Unruhestiftung, Behördenbeleidigung, Gotteslästerung. Ich lasse auch jetzt dahingestellt, ob man die Verurteilten hingerichtet oder für längere Zeit in Gewahrsam gehalten hätte. Das steht aber fest, das Synedrium würde Sorge getragen haben, die von den Jesusjüngern entfesselte Bewegung mit allen Mitteln im Keim zu ersticken. Doch jetzt schleudern mir die theologischen Kritiker ein Halt entgegen. Vergessen Sie nicht, so entgegnet man mir, die in der Apostelgeschichte angeführten besonderen Umstände, die den Jüngern und ihrer Glaubensbewegung zugute kamen. Aber ich habe die bekannten Umstände durchaus nicht vergessen oder bewusst übersehen. Es ist mir sogar willkommen, diese angeblich zugunsten der Christusbewegung sprechenden Umstände und Faktoren einer recht gründlichen Prüfung zu unterwerfen. Welches also sind die besonderen Ursachen und Umstände, die nach der Apostelgeschichte wirksam waren, um zu verhüten, dass die urchristliche Glaubenspropaganda sofort und endgültig zum Stillstand kam? Es sind folgende. A. Der von den Jüngern angeblich geführte Beweis für die Auferstehung Jesu. B. Die Tatsache, dass die Jünger und ersten Christen streng dem jüdischen Gesetz gemäß lebten. C. Die Tatsache, dass die Gegner, die Synedristen, unter sich über eine Art des Vorgehens gegen die neue Bewegung uneinig gewesen seien. D. Die Tatsache, dass der Hohe Rat aus Furcht vor dem Volk, das die Apostel wegen ihrer Wunderheilungen verehrte, nicht gewagt hätte, scharfe und schnelle Maßregeln zu ergreifen. Ich schicke mich jetzt zur kritischen Untersuchung dieser vier Punkte an, die übrigens den Leser wieder einmal erkennen lassen, wie scharf und gründlich die Dichter des neutestamentlichen Schrifttums alle auftauchenden dichterischen Konzeptionsfragen durchdacht haben, um überall wenigstens den Anschein echt historischen Lebens vorzutäuschen. A. Der von den Jüngern geführte Auferstehungsbeweis. Wenn es etwa den Jüngern bei ihrem Verhör durch das Synedrium hätte gelingen können, den exakten Beweis für ihre Behauptung, Jesus sei vom Tode ins Leben zurückgekehrt, zu erbringen, dann würde allerdings die ganze Sachlage mit einem Schlage ein völlig anderes Aussehen bekommen haben. Kein Mensch wird leugnen, dass der jüdische Hohe Rat im realen Leben von den Verhafteten einen solchen Beweis verlangt haben würde. Wir haben also zu untersuchen, ob von den Jüngern der Auferstehungsnachweis geliefert worden ist, beziehungsweise ob dieser Nachweis überhaupt geliefert werden könnte. Fragen wir uns, welches war denn wohl der wesentlichste Punkt des Beweiskomplexes? Und so führt einiges Nachdenken schnell zu der Erkenntnis, dass man das Grab leer finden musste, wenn und nachdem der dort bestattete Jesus auferstanden war. Über diese Vorbedingung wäre sich im wirklichen Leben natürlich auch zunächst die Beteiligten, die Jünger, ganz klar gewesen, so dass sie sich vor ihrem öffentlichen Auftreten von der Tatsache des leeren Grabes durch Inaugenscheinnahme überzeugt hätten. Ein abschreckendes Beispiel, wie blutarm und wirklichkeitsfremd theologisches Denken in geschichtlichen Fragen ist und bleibt, finden wir in der Grabesfrage bei Johannes Weiß, der übrigens relativistisch ermittelt hat, dass die Erscheinungen, er hält sie für subjektive Visionen, nicht wie vorwiegend angenommen wird in Galiläa, sondern in und bei Jerusalem stattgefunden hätten. Weiß bringt es fertig, verlauten zu lassen, dass der älteste Jüngerkreis von dem leeren Grabe noch nichts gewusst hat, dass die Überlieferung vielmehr erst später aufgetaucht ist. Also gab es einen Glauben an die Auferstehung Jesu, ohne dass das leere Grab dabei berücksichtigt wäre. In den ersten Tagen hat niemand von den Jüngern daran gedacht, sich am Grabe selber überzeugen zu wollen, dass der Herr auferstanden sei. Die Erscheinungen des Verklärten genügten völlig zur Begründung ihrer Gewissheit. Jeglicher Kommentar dürfte solcher Naivität gegenüber völlig unnötig sein. Die Jünger würden beim Verhör im wirklichen Leben also beteuert haben, das Grab ist leer. Jeder Mann aus dem Synedrium kann sich mit eigenen Augen davon überzeugen. T.H. Zahn und auch die katholischen Kritiker deshalb, weil sie ebenfalls mit dem leeren Grabe die tatsächliche Auferstehung Jesu beweisen wollen, sehen die Dinge lebendiger an als Johann Weiß. Zahn betont mit Recht, ohne dass die Tatsache des leeren Grabes anerkannt war, wäre jede Predigt in Jerusalem von Jesus ein aussichtsloses Unternehmen gewesen, denn der im gegenteiligen Falle leicht zu führende Nachweis, dass der Leichnam Jesu noch im Grabe liege, würde die Prediger für immer zum Schweigen gebracht haben. Triumphierend konnten also die Jünger rufen, seht nach, das Grab ist leer. Die große Frage ist jetzt aber, ob die Apostel mit dem Argument des leeren Grabes bei ihren Richtern Eindruck machen konnten. Das Synedrium war ja im wirklichen Leben keine Versammlung von Schwachköpfen, die von der Tatsache eines leeren Grabes ohne weiteres auf die erfolgte Auferstehung des vor dem darin gelegenen Leichnams hätte schließen müssen. Die Synedristen blieben also auch beim etwaigen Anblick des leeren Jesusgrabes kühl und skeptisch und erwiderten den Jüngern trocken, wenn ein Grab später leer ist, so kann das ganz verschiedene und sehr natürliche Ursachen haben. Und dann hätten die Richter den Verhafteten ins Gesicht sagen können, und nach Matthäus 28,11 und folgende haben die Juden das tatsächlich getan, dass sie ganz einfach vorher den Leichnam aus dem Grabe gestohlen hätten.